Um 4 wurde mein Heizer abgelöst. Ich nicht. Ich ging meine Ablösung, den Stanislav, um 5:20 wecken, zum Aschehiefen. Ich musste ihn aus der Bank ziehen. Er war wie ein Klotz. Er war schon lange auf der Eurike. Er war daran gewöhnt. Wenn jemand, vielleicht der Passagier einer Luxuskabine, durch Neugier getrieben an dem Kesselschacht vorbeikommt, so ist sein erster Gedanke, wie ist es möglich, dass da Menschen arbeiten können? Aber da flüstert ihm sofort der, der immer zur Hand ist und ihm das Leben erträglich macht, ins Ohr, das sind die gewöhnt, die merken davon nichts. Damit kann man alles entschuldigen und damit entschuldigt man alles. So wenig, wie sich ein Mensch an Lungentuberkulose gewöhnt, so wenig, wie er sich daran gewöhnt, dauernd zu hungern, so wenig kann sich ein Mensch daran gewöhnen, etwas zu ertragen, was am ersten Tage körperliche und seelische Qualen bereitet, die man niemand gönnen mag, der Menschenantlitz trägt. Mit der nichtswürdigen Ausrede, die sind daran gewöhnt, entschuldigt man auch das Auspeitschen der Sklaven. Stanislav, ein robuster Bursche, hatte sich nie daran gewöhnt. Ich habe mich nie daran gewöhnen können und ich habe nie einen Menschen gesehen, der sich an Qualen je gewöhnt hätte. Weder Tiere noch Menschen können sich an Qualen gewöhnen, nicht an körperliche, nicht an seelische. Sie werden nur abgestumpft. Und das nennt man Gewöhnung. Doch ich glaube nicht, dass je ein Mensch so abgestumpft werden kann, dass er sich nicht nach Erlösung sehnt, dass er nicht im Herzen den ewigen Schrei trägt, ich hoffe, dass mein Befreier kommt. Nur der allein hat sich gewöhnt, der nicht mehr hofft. Die Hoffnung der Sklaven ist die Macht der Herren. »Ist das schon 5?« sagte Stanislav. »Ich habe mich doch eben erst hingelegt.« Er war noch so dreckig, wie er raufgegangen war. Auch jetzt konnte er sich nicht waschen. Er war zu müde. »Ich will dir sagen, Stanislav, ich halte es nicht aus. Ich kann um 11 nicht Asche hieven und um 12 ablösen. Ich gehe über die Reling.« Stanislav saß auf der Bank, guckte mich verschlafen an, gähnte und sagte, »Tu das nicht. Ich kann deine Wache nicht auch noch machen. Ich gehe auch über die Reling. Gleich hinterher.« »Nein, mache ich nicht. Dann schon lieber Pflaumenmus unter den Kessel. Dann geht alles mit und die können keinen mehr fangen. Das wäre eigentlich ein Spaß, das mit Pflaumenmus.« Der arme Stanislav war noch ganz im Dusel, dachte ich. 32. Um 6 Uhr morgens war meine Wache zu Ende. Ich hatte dem Stanislav keinen Kohlenvorrat hinterlassen können. Ich konnte die Schaufel nicht mehr halten. Ich brauchte keine Matratze, keine Decke, kein Kissen, keine Seife. Ich fiel in meine Bank, dreckig, ölig, fettig, verschwitzt, wie ich war. Meine Hosen waren für dauernd verdorben, auch mein Hemd und meine Stiefel. Dick verschmiert mit Öl, Kohlenstaub und Petroleum, Löcher reingebrannt, versenkt, zerrissen. Wenn ich nun im nächsten Hafen an der Reling der Eurike stand, in Reih und Glied der übrigen Taschendiebe, Einbrecher und entlaufenen Sträflinge, dann war ich nicht mehr zu unterscheiden. Ich trug nun auch meine Sträflingskleidung, in der ich nicht mehr aussteigen konnte, ohne sofort gefasst und zurückgeliefert zu werden. Ich war jetzt ein Teil der Eurike geworden, musste mit ihr gehen, auf Tod und Verderben. Kein Entrinnen mehr. Jemand riss mich auf und schrie mir ins Ohr, »Frühstück!« Es konnte kein Frühstück auf der Welt bereitet werden, das imstande gewesen wäre, mich aus der Bank zu bringen. Was war mir Frühstück? Was war mir Essen? Ein schwarzes, dickes, dunstiges, schwer wuchtendes Etwas. Manch einer sagt, ich bin so müde, dass ich keinen Finger mehr rühren könnte. Der das sagen kann, weiß nicht, was müde sein bedeutet. Finger rühren. Nicht einmal die Augendeckel schlossen ganz vor Müdigkeit. Meine Augen waren halb geöffnet und ich empfand das trübe Tageslicht wie einen lastenden Schmerz. Aber ich konnte und konnte die Augenlider nicht schließen. Sie schlossen nicht selbsttätig. Und sie schlossen nicht meinem Willen gehorchend. Denn den dazu nötigen Willen konnte ich nicht aufbringen. Ich hatte nicht den Wunsch, sondern nur ein lastendes Unbehagen. Möchte doch das Tageslicht weggehen. Und als ich nicht dachte, sondern widerstandslos empfand, was kümmert mich das Tageslicht, da riss mich der schwere eiserne Haken eines Ladekrans hoch, dem Kranführer flitschte der Hebel aus der Hand, ich sauste aus 30 Meter Höhe hinunter, klatschte flach auf den Ladekai und ein dicker Schwarm von Leuten stürmte auf mich los und schrie: »Raus! 11:20! Asche hieven!« Nachdem die Asche gehieft war, holte ich das Mittagessen aus der Galley, hatte mit meinen Kumpen die Leiter mittschiffs raufzugehen und die Leiter zum Vordeck wieder runterzuklimmen. Ich aß ein paar Pflaumen, die der Pudding hießen und die in einem blauen Stärkeschleim steckten. Etwas anderes und mehr zu essen war ich zu müde. Ich wusch mich nicht, sondern trat meine Wache an. Als ich 6 abends wieder abgelöst wurde, war ich zu müde, um mich zu waschen. Das Abendessen war kalt und steif. Es rührte mich nicht. Ich schlug in meine Bank. Das ging 3 Tage und 3 Nächte. Ich fühlte keinen anderen Gedanken als nur 11:06, 11:06, 11:06, 11:06. In diesem Begriff sammelte sich für mich der Weltbegriff und das Persönlichkeitsbewusstsein. Ich war ausgelöscht. Anstelle des Ichs stand nichts anderes als 11:06. 2 unsagbar wehe Schreie schnitten sich mir mit Grausamkeit in das, was Hirn, Fleisch, Seele, Herz gewesen war. Sie bereiteten einen Schmerz, der gellend scharf war. Mag sein, dass man einen ähnlichen, kreischenden Schmerz empfindet, wenn einem das nackte Gehirn mit einer Stahlfeder gekitzelt wird. Die Schreie kamen immer von weit her, waren immer dieselben, immer gleich grausam und schmerzhaft. »Raus! 11:20! Heilige Genotzüchtige! Roste durchgefallen!« Als 4 Tage und 5 Nächte um waren, bekam ich Hunger, aß und begann mich daran zu gewöhnen. »So schlimm ist das eigentlich gar nicht, Stanislav«, sagte ich, als ich ihn ablösen kam. »Die Frikadellen schmecken ganz gut, wenn man nur etwas mehr Milch bekäme. Na, der Vorrat, den du mir hinterlässt, ist auch nicht gerade berühmt. Das stochern wir in einen hohlen Zahn vom Feuer 1. Wie kann man denn beim ersten einen Rum rausschinden?« »Spielen, Pipip. Siehst ja klapprig genug aus. Glaubt er dir? Gehst jetzt gleich rauf und sagst, hast dir den Magen verdorben und musst immerfort kotzen. Sagst, kannst nicht auf Wache gehen, kotzt grün. Gleich hast du ein Weinglas voll weg. 2-mal die Woche kannst du drauf reiten auf das Rezept. Wenn du mehr kommst, zieht es nicht mehr. Dann gießt du dir unversehens halb Rizinus mit ein. Merkst du erst, wenn du geschluckt hast. Und kannst ihm doch nicht gut in die Kabine spucken. Musst du dann aufscheuern. Also schluckst du. Gib das Rezept nicht weiter. Ist bloß für uns beide. Die Heizer haben ein separates, pfeifen's aber nicht, die Gauner.« Ich gewöhnte mich immer mehr. Dann kam die Zeit, wo ich schon wieder Nebengedanken bekam, wo ich nicht in einem ermüdeten Dämmer zustande, sondern ganz trocken dem Zweiten zuschrie, wenn er nicht sofort den Kesselraum verließe, er nicht nur einen Hammer, sondern auch noch einen Knebelbolzen an den Schädel kriegen würde, und dass er mich wehrlos über Bord schmeißen dürfe, wenn ich ihm nicht ganz gewiss mit dem Hammer die Vorderfront und mit dem Bolzen die Hinterpartie seines Idiotenschädels einschlüge und dass er uns diesmal nicht durch den Gang entkommen würde. Er hätte in der Tat nicht entkommen können. Wir hatten in dem Gange eine Stange aus Eisen so angebracht, dass sie in der Schwebe hing. Von der Rückwand des Kesselraumes aus führte eine Schnur zu jener Eisenstange. Wollte er entfliehen, so sprang einer sofort zu der Schnur und zog sie an. Dadurch wurde die Stange aus der Schwebe ausgelöst und fiel so in seinen Weg, dass er in der Falle war. Ob er lebend herausgekommen wäre oder mit kurz und klein geschlagenen Gliedmaßen nur, hing lediglich von der Anzahl der rausgefallenen Roste ab. Es vergingen manchmal 5 Wachen, ohne dass auch nur ein Rost herausfiel. Aber die Roste brannten ja auch durch und mussten durch neue ersetzt werden, weil sonst die Feuer durchbrachen. Zuweilen hatte man so viel Glück, dass bei dem Neueinsetzen nur ein Nachbar mitging und dass man die beiden mit Geduld und Blut so andächtig behandeln konnte, dass es bei den beiden blieb. Dafür aber kamen dann auch die Prüfungen umso schärfer, dass nicht nur 6 fielen, sondern 8 und nicht nur in einem Feuerzug, sondern in 2 oder 3 in derselben Wache. Fürwahr, es wurde einem nichts geschenkt. Als wir Goldküste machten, kamen wir in Wetter. Und was für ein Wetter! Ehre sei Gott in der Höhe und blas mir die Trompeten. Das war ein Lüftchen. Da bring mal die Kumpen mit Suppe und Schneidergulasch heil über Mittschiff zum Quartier. Fleckenseife und Benzin nochmal. Das will gelernt sein. Nun das Aschehiefen. Da hat man die schwere Aschkanne ausgehängt und trägt sie warm im Ärmchen rüber über das Gangdeck zum Ascheschacht. Aber ehe man mit seiner geliebten Kanne dort ankommt, hat Ulrike übergerollt und man saust mit seiner holden, gefüllten Kanne das ganze Gangdeck entlang und sauber zum Gangstieg. Kachelt Ulrike Achtern aus, landet man mit seiner Aschkanne immer noch fest im Arm unten auf dem Vordeck. Lässt Ulrike vorn die blanken Oberschenkel sehen, rasselt man mit der Kanne nach Achtern und rollt das ganze Achterdeck rauf und runter. Und der erste Offizier schreit von der Brücke herunter: »Hey, Schlepp und Gott verflucht nochmal! Wenn Sie übers Deck gehen wollen, Mann, immer los! Es hält Sie niemand, aber die Aschkanne lassen Sie gefälligst hier! Die können Sie beim Fischen nicht gebrauchen!« Unten vor den Kesseln ist es dann auch viel gemütlicher als sonst. Wenn der Heizer gerade mit einem schön einstudierten Schwung eine volle Schaufel aufschmeißen will, dreht er sich plötzlich und schmeißt einem die Schaufel voll Kohlen klatschend ins Gesicht oder zwischen die Eingeweide. Beim nächsten Überholer kommt er gar nicht zum Schwunge, sondern fliegt mit seiner Schaufel in einen Kohlenhaufen, in dem er verschwindet und aus dem er erst hervorkraucht, wenn Ulrike wieder hier überlegt. In den Bunkern, wenn es Oberbunker sind, die auch mit Gut beladen werden können, ist der Spaß noch größer, weil da mehr Spielraum ist. Man hat glücklich am Steuerbordschacht 200 Schaufeln aufgeschichtet und beginnt gerade damit, sie nach dem Kesselschacht abzuwerfen. Ratsch legt Ulrike über nach Backbord. Und Schlepp, seine Schaufel und seine schönen 200 Würfe Feuergut rutschen in einem wilden Gemengsel über nach Backbord und steigen an der Backbordwand hoch. Ulrike macht nun einen Längser, man kommt ins Gleichgewicht und beschließt, die 200 Würfe am Backbordschacht abzuwerfen. Eine Schaufel hat man gerade unten, da legt sich die Ulrike zur Abwechslung nach Steuerbord über und das Gemengsel mit dem Schlepp in der Mitte rasselt nach Steuerbord, wo es ursprünglich herkam. Jetzt aber überlistet man die gute Ulrike. Man überlegt nicht lange, prasselt gleich 10, 15 Schaufeln runter in den Steuerbordschacht, dann rennt man noch rechtzeitig rüber nach Backbord und, wenn die Lawine dort nachkommt, gleich wieder 15 Würfe den Backbordschacht runter und wieder Satan rüber nach Steuerbord. Schon ist die Lawine hinterher, 15 Würfe hier in den Schacht und so kriegt man seine Kohle vor die Kessel, wenn sie in den Oberbunkern lagern. Ein Kohlenschlepp muss ebenso viel von Navigation verstehen wie der Skipper. Sonst würde er zu manchen Zeiten nicht ein Kilo Kohle vor die Kessel kriegen. Natürlich ist der Schlepp am ganzen Körper braun und blau, die Nase zerschunden, die Schienbeine aufgeschlagen, die Hände und Arme abgeschunden. Lustig ist das Seemannsleben, hoi ho! Und lustiger noch ist es, dass Hunderte von Ulriken, Hunderte von toten Schiffen auf den sieben Meeren fahren. Alle Nationen haben ihre toten Schiffe. Die stolzesten Kompanien, die die schönsten Flaggen protzig wehen lassen, schämen sich nicht, Totenschiffe zu fahren. Wozu zahlt man denn Versicherungsprämien? Nicht zum Vergnügen. Alles muss seinen Profit abwerfen. Es fahren viele Totenschiffe auf den sieben Meeren, weil es viele Tote gibt. Nie gab es so viel Tote, als seit der große Krieg für die Freiheit gewonnen wurde. Für jene Freiheit, die Pässe und Nationalitätsnachweise der Menschheit aufzwang, um ihr die Allmacht des Staates zu offenbaren. Das Zeitalter der Tyrannen, das Zeitalter der Despoten, der absoluten Herrscher, der Könige, Kaiser und deren Lakaien und Mätressen ist besiegt worden. Und der Sieger ist das Zeitalter eines größeren Tyrannen. Das Zeitalter der Landesflagge. Das Zeitalter des Staates und seiner Lakaien. Erhebe die Freiheit zu einem religiösen Symbol und sie entfesselt die blutigsten Religionskriege. Wahre Freiheit ist relativ. Keine Religion ist relativ. Am wenigsten relativ ist die Profitgier. Sie ist die älteste Religion, hat die besten Pfaffen und die schönsten Kirchen. Yes, Sir. 33. Wird man so zu Schanden gearbeitet, dass man nicht einmal mehr Piep sagen kann, so kümmert man sich um nichts, was um einen herum vor sich geht. Lass geschehen, was da will, nur in die Bank und geschlafen. Man kann so müde gearbeitet werden, dass man aufhört, an Widerstand zu denken, dass man aufhört, an Flucht zu denken, dass man aufhört, an Müdigkeit zu denken. Man wird Maschine, man wird Automat. Um einen herum darf nun geraubt oder gemordet werden, man sieht nicht hin, man hört nicht hin, nur schlafen, schlafen, nichts weiter. Dösig stand ich an der Reling und schlief im Stehen. Eine gute Anzahl von Felucken mit ihren merkwürdig spitzen Segeln waren in der Nähe. Aber das fiel nicht auf. Die waren immer herum. Fischer und Schmuggler und was sie sonst für Geschäfte haben mochten. Geschäfte, an die zu denken man nicht wagen würde. Ich ruckte zusammen und wurde völlig wach. Ich konnte nicht begreifen, was es war, das mich so aufriss. Es schien ein mächtiges Getöse zu sein. Aber als ich mich auf das Getöse eingestellt hatte, kam mir zum Bewusstsein, dass es kein Getöse war, das mich so überwach gemacht hatte, sondern dass es eine drückende Ruhe war. Die Maschine hatte aufgehört zu arbeiten, und das verursacht merkwürdige Gefühle. Tag und Nacht hört man das Stampfen und Dröhnen der Maschine. Es dröhnt im Kesselraum wie ein rollendes Donnern, in den Bunkern wie ein dumpfes, schweres Hämmern, im Quartier wie ein drehendes, ratterndes Keuchen und Pumpen. Es kriecht einem in Fleisch und Hirn, man hat es in allen Fibern seines Körpers. Der ganze Körper wird ein holpriges Stampfen, der ganze Mensch fällt in den Rhythmus der Maschine ein. Er spricht, er speist, er liest, er arbeitet, er hört, er sieht, er schläft, er wacht, er denkt, er fühlt und lebt in diesem Rhythmus. Und plötzlich hört das Stampfen der Maschine auf. Man empfindet einen eigentümlichen Schmerz. Man wird leer in sich, als ob man in rasender Geschwindigkeit in einem Aufzuge hinuntersause. Die Erde versinkt einem unter den Füßen und man empfindet, dass der Boden des Schiffes herausgefallen ist und dass man auf den Boden des Meeres sinkt. Ulrike stand und wogte leicht auf dem glatten, ruhigen Meer. Die Ketten rasselten und der Anker fiel. Stanislav kam in dem Augenblick vorbei mit der Kaffeekanne. »Pip, Pip«, rief er mich an und sagte halblaut, »jetzt haben wir unten aber zu hopsen, ei verflucht nochmal, müssen den Dampf hochpfeifen auf 195.« »Du bist wohl verrückt, Lavski«, sagte ich, »da fliegen wir ja gleich ohne Aufenthalt durch bis auf den Sirius. Bei 170 klappern uns ja schon die Eingeweide.« »Deshalb drücke ich mich ja hier oben rum, so viel ich kann«, griente Stanislav. »Da rennt man mit dem Schädel nicht erst lange gegen die Platte. Man geht dann gleich wie ein Gummiball ab und ehe die Brocken nachkommen, schwimmt man schon. Als ich die Felucken so verdächtig in der Nähe sah, habe ich wie ein wahnsinniger Vorrat gemacht, um nur recht viel Gelegenheit zu haben, raufzukommen. Dem Heizer habe ich gesagt, ich habe Durchfall. Das nächste Mal musst du dir was anderes aussuchen. Man kann nicht immer den gleichen Hanfsamen erzählen, sonst will er selber raufgehen und schmeckt die Pomeranzen. Was ist denn los?« »Na, bist du mir aber ein Schaf. Es wird geblendet. Skipper zieht die Prozente ein für die Versicherung. So ein Esel wie du bist, habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Was denkst du denn, wo du drauf bist?« »Leichenwagen.« »Das hast du ja wenigstens schon klar. Aber die rennen doch so einen Eimer nicht runter ohne Musik. Das bilde dir nur ja nicht ein. Die Ulrike ist geliefert. Der Totenschein liegt schon bei der Kompanie. Die brauchen bloß noch das Datum reinschreiben.« »Na, und siehst du, Mensch, wenn man schon auf der letzten Violinseite spielt, dann ist doch alles Kick und Kaktus. Die Ulrike kann alles machen, was sie will. Sie ist verzweifelt. Sie steht auf der Totenliste. Die kann alles riskieren, verstehst du? Guck mal darauf, auf den Laternenkorb. Da hängt der Bosen mit der Prismatüte und guckt raus, ob die Luft dicht ist. Dann kannst du aber mal die Ulrike loskartoffeln sehen, Mensch. Die olle, ausgeleierte Schachtel macht dir in der ersten Viertelstunde einen Satz, dass dir Himmel Angst wird bei dem Dampfdruck. Entweder hoch, rauf in den Mond oder raus mit 35 Meilen. Da sollst du mal die Ulrike sehen. Nach einer halben Stunde pfeift und keucht sie aus allen Knopflöchern und hat für 4 Wochen Asthma. Aber sie ist raus. Und das ist die Hauptsache. Jetzt muss ich aber runter. Ich komme gleich wieder, wenn ich ein paar geschippt habe. Dann muss ich wieder abknüppen gehen.« Wir fuhren gewöhnlich 150, auch 155 Druck, wenn die Ulrike gegen schweres Wetter zu kämpfen hatte. 160 war ihre Achtung, 165 Warnung, 170 Gefahr. Hier blies sie ab mit markdurchdringendem Geheule. Um ihr das Heulen auszutreiben, waren jetzt die Tränendrüsen zugeschraubt. Wenn sie Lust dazu verspürte, konnte sie nach innen in sich hineinweinen, ihr grausames Schicksal beweinen und mit Trauer zurückdenken an jene Zeit, wo auch sie ein ehrliches, rotbäckiges Jungferlein war. In ihrem langen, reichen Leben hatte sie alle Stadien eines abenteuerlichen Weibes durchgemacht. Auf glänzenden Bällen gewesen, war sie die Königin des Festes gewesen, umworben von den schönsten Herren. Mehrfach hatte sie sich verheiratet, bei ihren Männern durchgebrannt, war in üblen Hotels gefunden worden, war 30-mal geschieden, hatte von neuem Glück gehabt und war in die Gesellschaft wieder aufgenommen worden, machte wieder Dummheiten, ergab sich eine Zeit lang dem Suff, schmuggelte schottischen Whisky nach Norwegen und nach den Krabbenlöchern an der Küste des Staates Maine. Nun war sie endlich Kuppelmutter, Testamentsschleicherin, Giftmischerin und Engelmacherin geworden. So tief kann eine Frau sinken, die einst aus bester Familie kam und, versehen mit ausgezeichneter Erziehung und parfümierten, seidenen Röckchen und legitimen Fähnchen, ins Leben zog. Aber das Unglück vieler schöner Frauen ist, dass sie nicht verstehen, zur rechten Zeit zu sterben. Die Ladeluken waren geöffnet und es wurde in den Eingeweiden der Eurike emsig herumgewühlt. Die Felucken kamen nahe und zwei machten längsseits fest. Bemannt waren sie von marokkanischen Fischern. Wie Katzen kamen sie an Bord. Die Lademasten wurden ausgeholt und fingen kreischend an zu arbeiten. Drei Marokkaner, die wie Fischer gekleidet waren, jedoch sonst den Fischern nicht glichen, klug und intelligent aussahen, gingen mit dem zweiten Offizier zur Kabine des Skippers. Der Offizier kam nach einer Weile wieder heraus und überwachte das Verladen. Der erste stand auf der Brücke und hatte die Augen überall, am Horizont, auf dem Wasser, auf dem Schiff. Vorn in seinem Gurt hatte er einen schweren Browning stecken. »Alles dicht, Bosun!« schrie er rauf zum Mast. »Alles dicht, aye, aye, Sir! All right, keep on!« Die Kisten schwangen lustig durch die Luft und runter in die Felucken. Dort waren andere Marokkaner mit flinken Händen tätig, die Kisten unter den Ladungen von Fischen und Früchten zu verstauen. War eine Felucke geladen, so machte sie los und stieß ab. Sofort kam eine andere herbeigerudert, machte fest und nahm die Ladung ein. Jede Felucke, die ihre Ladung hatte, stieß ab, heißte die Segel und flog davon. Jede segelte in eine andere Richtung. Einzelne in die Richtung, wo auf keinen Fall Land liegen konnte, es sei denn, dass sie nach Amerika hätten segeln wollen. Der zweite Offizier arbeitete an einem Block mit eingeschobenem Kohlepapier und einem Bleistift. Er zählte die Kisten. Dann rief ihm einer der Marokkaner, der als Lademeister zu arbeiten schien, eine Zahl zu. Der Offizier antwortete die gleiche Zahl zurück und schrieb sie dann auf. Der Lademeister schrieb auf einem Stück Papier mit. Die Zahlen wurden in Englisch gerufen. Endlich kamen keine Kisten mehr herauf und die Luken wurden geschlossen. Die letzte Felucke, die Ladung genommen hatte, war bereits weit fort. Die ersten konnte man nicht mehr sehen. Sie waren hinter dem Horizont verschwunden oder vom Dunst verschluckt. Mehrere sah man in verschiedenen Richtungen wie kleine Stückchen weißen Papiers herumschwimmen. Eine weitere Felucke, die letzte hier herum, war festgemacht. Sie fuhr keine andere Ladung als nur Fische. Die drei Marokkaner, die mit dem Skipper in der Kabine gewesen waren, kamen jetzt von ihm begleitet heraus. Sie lachten und schwätzten miteinander. Dann verabschiedeten sich die drei mit großen, schönen Gesten ihrer Arme und Hände, kletterten am Fallstieg hinunter, stiegen in ihr Schifflein, stießen ab, heißten die Segel, der Fallstieg wurde hochgezogen, die Ankerkette rasselte und Eurike war auf voller Fahrt. Nach 15 Minuten etwa erschien der Skipper erneut auf Deck und rief hinauf zur Brücke: »Wo steht sie?« »6 ab von der Küste.« »Bravo, dann sind wir ja raus.« »Yes, Sir.« »Kommen Sie frühstücken. Wir wollen einen heben. Geben Sie dem Ruder den Kurs und kommen Sie.« Damit war der Spuk vorbei. Aber der Spuk hatte etwas zurückgelassen. Wir alle bekamen großes Nachsturmfrühstück. Bratwürste, Schinken, Kakao, Bratkartoffeln und pro Kehle ein Wasserglas Rum, der in unsere Blechtassen gefüllt wurde. Dieses Nachsturmfrühstück war das Maulpflaster für uns. Das Maulpflaster für den Skipper sah anders aus. Das konnte man nicht essen. Man musste es in die Brieftasche stecken. Aber wir waren ja so unendlich zufrieden. Wir wären mit dem Skipper in die Hölle gefahren, wenn er gesagt hätte: »Los, Jungens!« Und keine Daumenschrauben würden aus uns herausquetschen können, was wir sahen. Wir hatten lediglich gesehen, dass an der Maschine ein Lager heiß gelaufen war, dass wir uns vor Anker legen mussten, bis der Schaden wieder repariert war und dass, während wir vor Anker lagen, Felucken ankamen, die uns Fische und Früchte verkaufen wollten. Der Koch kaufte für 2 Mahlzeiten Fische und die Offiziere Ananas, frische Datteln und Orangen. Das können wir beschwören, weil es die Wahrheit ist. Yes, Sir! Einen so guten Kapitän lässt man nicht im Stich. No, Sir!